Die Ausbeutungsmaschine. Was in Afrika passiert, sagt der britische Autor und Financial Times-Korrespondent Tom Burgess, muss man sich so vorstellen. Dort arbeitet eine unsichtbare Maschinerie daran, den Kontinent zu plündern. Eine Ausbeutungsmaschinerie, eine Koalition aus korrupten Diktatoren, skrupellosen Großkonzernen, gewissenlosen Banken, die Hand in Hand arbeiten, geeint durch ihre Gier. Mossack Fonseca ist ein zentrales Rad in dieser Maschinerie. Die Kanzlei sorgt dafür, dass solche Dinge im Unsichtbaren geschehen können. Unsere Daten belegen, wie Autokraten und korrupte Geschäftsleute massenhaft Moss von Briefkastenfirmen einsetzen, um ihre Spuren zu verwischen und Geld außer Landes zu schaffen. Unglaublich viel Geld. Der ICIJ-Kollege Will Fitzgibbon schreibt uns vom Prometheus-Treffen in Johannesburg im September. Unsere Kollegen hier begeistert die Hoffnung, mit Hilfe dieser Daten wenigstens ein paar der unzähligen Affären aufklären zu können, die ihre afrikanischen Länder seit Jahren beuteln. Zum ersten Mal werden sie hoffentlich in der Lage sein, hinter die Kulissen von Multimillionen und Milliarden Skandalen zu blicken, die bislang nie aufgeklärt wurden. Das Treffen in Afrika wurde vom ICIJ organisiert, weil zu unserem Treffen in München nur ein Afrikaner kommen konnte, der Südafrikaner Justin Arenstein. Die anderen hatten dafür kein Geld. Auch das ist etwas, das uns durch diese Recherche Monat für Monat klarer wird, unter welch traumhaften Bedingungen wir arbeiten. Wir werden nicht nur nicht bedroht, verhaftet oder erschossen, wir verdienen auch noch gutes Geld mit unserer Arbeit und wenn wir nach Washington oder nach Island wollen, buchen wir einfach einen Flug. Unseren Partnern vom ICIJ, die häufig gemeinsam mit Kollegen in Afrika zusammenarbeiten, war längst klar, dass es ein eigenes Treffen in Afrika geben muss. Deswegen haben sie eine Zusammenkunft der afrikanischen Prometheus-Rechercheure in Johannesburg organisiert. Will Fitzgibbon ist dabei federführend. Er koordiniert bei ICIJ-Großprojekten seit Jahren den Teil der Recherche, der auf diesem Kontinent geleistet werden soll. Zuletzt ging es dabei zum Beispiel um das fragwürdige Treiben australischer Bergbaufirmen in Afrika. Für das Treffen hat Will eine Pension im Zentrum Johannesburgs gemietet. 14 Journalisten aus 8 Ländern, Südafrika, USA, Simbabwe, Namibia, Botswana, Mali, Senegal und Tunesien, haben das Gästehaus Ende September 2 Tage für sich allein. Es ist ein Recherchecamp. Will Fitzgibbon erklärt das Projekt, wie wir es in München und Washington getan haben. Er erzählt von den ersten großen Geschichten, Rechercheansätzen, grafischen Umsetzungen, Sicherheitsregeln bei der Kommunikation. Es muss ein fantastisches Treffen gewesen sein. Will schreibt uns ein paar Tage nach seiner Rückkehr in die USA, dass es still wurde im Raum, nachdem er das Projekt erklärt hatte und alle anfingen, zusammen in den Daten zu suchen. Still vor Erwartung und Aufregung. Die Kollegen seien so vertieft gewesen, dass er sie zu Kaffeepause und Mittagessen regelrecht zwingen musste. Sie wollten einfach nicht aufhören. So groß war der Drang, in den Daten nach Spuren zu suchen, die nach Afrika führen. Bereits nach kurzer Zeit haben unsere Kollegen die ersten Treffer. Sie stoßen reihenweise auf afrikanische Politiker und ihre Familien. Und die Treffer kommen buchstäblich von überall, schreibt ICIJ-Mann Will Fitzgibbon, aus dem Sudan, aus dem Senegal, aus Südafrika, aus Ägypten. Wir sind auch begeistert. Hinter der Idee, unser Leak mit der Welt zu teilen, stand ja auch die Einsicht, dass nur so alle wichtigen Geschichten erzählt werden. Hier in Deutschland würden die afrikanischen Geschichten kaum Gehör finden, kaum Aufmerksamkeit erregen, so wie unsere dort. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass für manche afrikanischen Länder diese Recherche wichtiger sein könnte als für uns. Bei uns sorgen Briefkastenfirmen für soziale Ungerechtigkeiten und können helfen, Verbrechen zu verschleiern. In Afrika treiben die heimlichen Geschäfte der Diktatoren ganze Völker ins Elend. Es ist eine andere Dimension. Afrika ist unfassbar reich. Die Hälfte der weltweiten Diamantenvorkommen liegen auf afrikanischem Territorium. Ein Viertel der globalen Goldvorkommen, 10% der Ölreserven, 9% der Gasreserven, dazu noch Uran, Erze und vieles mehr. Die Bevölkerung hat davon so gut wie nichts. Das Geld verschwindet einfach auf den Konten großer multinationaler Konzerne oder in den Geldspeichern der Eliten. Experten schätzen, dass jedes Jahr mehr als 50 Milliarden Dollar aus Afrika abfließen. 50 Milliarden Dollar. Obendrein entgehen den afrikanischen Staaten rund 38 Milliarden Dollar an Steuergeldern, weil dort operierende Firmen ihre Gewinne in Steueroasen ableiten, wie 2013 eine Expertengruppe unter Leitung von Kofi Annan feststellte. Auch nach dem Treffen in Johannesburg finden wir und unsere Kollegen fast täglich Spuren, die nach Afrika führen. Mal geht es um eine von Mosfon gegründete Firma, der die Regierung von Gabun vorwirft, 85 Millionen Dollar an Steuern hinterzogen zu haben. Dann finden wir die Frau eines ehemaligen Präsidenten von Ghana in den Daten, dann einen früheren nigerianischen OPEC-Präsidenten. Es gibt unzählige Hinweise in den Mosfon-Daten, die zu bislang ungelösten Skandalen und Affären in Afrika führen. Eine kleine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Schwester des umstrittenen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila, ist laut der Mosfon-Unterlagen Teilhaberin der Keratsu Holding Limited, der nach unseren Erkenntnissen wiederum Anteile an zahlreichen Firmen in Kongo-Brazzaville gehören sollen. Anmerkung: Kabilas Schwester antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Teodoro Obiang, dem Sohn des Diktators von Äquatorialguinea, gehörte laut den uns vorliegenden Dokumenten eine Firma namens Ebony Shine International Limited. Sie wurde 2006 auf den britischen Jungferninseln gegründet. Ein Bericht des US-Senats kam 2010 zu dem Schluss, dass Obiang sie genutzt habe, um sich mit mutmaßlich veruntreutem Staatsgeld einen Gulfstream-Jet zu kaufen. Anmerkung: Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches reagierte Teodoro Obiang nicht auf eine Anfrage hierzu. Martina Joaquim Chissano, Tochter des früheren Präsidenten von Mosambik, ist offenbar seit 2013 Shareholderin der Prima Finance Development Limited auf den britischen Jungferninseln. Außerdem ist Chissano, deren Pass wir in den Daten finden, Direktorin der Firma Prima Talent Group, die in die Öl- und Gasförderung in Mosambik investiert. Anmerkung: Martina Chissano war bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Direktoren der Offshore-Firma Press Trust Overseas Limited waren neben einer Nichte des früheren malawischen Präsidenten Hastings Banda zeitweise gleich drei vormalige Minister aus Malawi: der ehemalige Finanzminister Aleke Banda, der ehemalige Außenminister Mapopa Chipete und der ehemalige Wissenschaftsminister Yusuf Mwawa. So jedenfalls geht es aus den Mosfon-Dokumenten hervor. Mwawa wurde 2005 festgenommen, weil er mit Staatsgeldern seine Hochzeit finanziert haben soll. Er wurde später zu 5 Jahren Haft verurteilt. Anmerkung: Hastings, Bandas Nichte, Mapopo Chipete und Yusuf Mwawa waren bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Aleke Banda ist tot. Bruno Itua, ehemaliger Energieminister der Republik Kongo, früherer Chef der staatlichen Ölfirma SNPC und Sohn ehrenhalber des kongolesischen Präsidenten Denis Sassou Nguesso, hatte den Daten zufolge zeitweise eine Vollmacht für die Panama-Firma Graffin Associated S.A. Anmerkung: Bruno Itua erklärte auf Anfrage von Le Monde, sich nicht zu finanziellen Angelegenheiten zu äußern. Der Ölminister von Angola, José María Botelho de Vasconcelos, taucht in den Daten als Begünstigter der Firma Medea Investments Limited auf. Die Firma wurde im September 2001 auf Niue gegründet. Damals war er schon 2 Jahre Minister. Anmerkung: Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches reagierte José María Botelho de Vasconcelos nicht auf eine Anfrage hierzu. John Doe. Gibt es etwas Neues? Und sind eigentlich auch afrikanische Journalisten beteiligt? Antwort Süddeutsche Zeitung: Ja, etliche. John Doe und SZ: Sie haben Kabilas Schwester gefunden, den Sohn eines Diktators, unzählige Skandale, die mit Öl- oder Schürfrechten zu tun haben, und Kofi Annans Sohn. John Doe: Annans Sohn? Ist das ein Scherz? Antwort SZ: Nein. John Doe ächzt. Davon wusste ich auch nichts. Das ist sehr deprimierend. Politiker und ihre Familien, das ist die eine Seite. Die andere sind Großkonzerne aus China und dem Westen, die bereitwillig Schmiergelder zahlen, sowie Firmen wie Mosfon, die dafür sorgen, dass Zahlungen unerkannt bleiben. Es sind Geschäfte, die in einer Parallelwelt abgewickelt werden. Die Öffentlichkeit erfährt davon nur selten. Nehmen wir das Beispiel der Demokratischen Republik Kongo, das frühere Zaire, ein armes Land, gebeutelt von etlichen Kriegen. 32 Jahre lang wurde Zaire von dem Diktator Mobutu Sese Seko regiert. Nach seinem Sturz versuchten etliche Rebellengruppen, die Macht an sich zu reißen. Weil sich so viele andere afrikanische Staaten in den Konflikt einmischten und die eine oder andere Seite unterstützten, sprachen Experten vom afrikanischen Weltkrieg. Zwar wurde 2002 ein Friedensabkommen geschlossen, bis heute flammen jedoch immer wieder Kämpfe auf. 2010 vergab Joseph Kabila, seit gut 15 Jahren Präsident des Landes, die Erlaubnis zum Fördern von Öl im Nordosten seines Landes an zwei Firmen, die in der Branche weitgehend unbekannt waren und erst wenige Monate zuvor auf den britischen Jungferninseln registriert worden waren. Es waren die Firmen Capricot Limited und Foxwell Limited, beide gegründet von Mosfon. Nun ist es üblich, dass der Staat jeweils einen Großteil der Einnahmen aus der Ölförderung bekommt. In Uganda, dem Nachbarstaat der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise, darf eine Firma nur zwischen 20% und 31,5% ihrer Einnahmen behalten. Der Rest geht an den Staat. Die beiden Mosfon-Briefkastenfirmen Capricot und Foxwell hingegen dürfen zwischen 55% bis 60% behalten, berichtet die südafrikanische Nachrichtenseite News 24. Das wäre ein höchst ungewöhnlicher Deal, ein Deal zu Lasten des Staates. Außerdem sollen die beiden Firmen für die lukrativen Konzessionen nur $6 Millionen bezahlt haben, während andere Unternehmen angeblich das Zehnfache geboten haben. Anmerkung: Auf Anfrage erklärte eine PR-Agentur, Capricot und Foxwell seien im 100%igen Besitz der Fleuret Group. Capricot und Foxwell hätten bei Vertragsabschluss tatsächlich insgesamt $6 Millionen an die Demokratische Republik Kongo gezahlt. Zusätzlich jedoch seien $2,5 Millionen für die Explorationsgenehmigung geflossen. Circa 60% der Öleinnahmen gingen den Angaben zufolge an den Staat. Warum willigte Kabila in so einen Deal ein? Für Capricot und Foxwell unterschrieb Kulubuse Zuma, der Neffe des amtierenden Präsidenten Südafrikas, Jacob Zuma, sowie Kulubuse Zumas Anwalt. Der südafrikanische Staatschef wiederum war wenige Monate vor dem Geschäft auf Staatsbesuch in Kongo gewesen. Im privaten Gespräch mit Kabila soll es angeblich auch ums Öl gegangen sein, berichtete News 24. Zufall? Anmerkung: Weder Jacob Zuma noch Kulubuse Zuma noch Joseph Kabila antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches auf eine Anfrage zu dieser Angelegenheit. Der Deal jedenfalls war so dubios, dass selbst Mossack Fonseca hellhörig wurde. In unseren Daten stoßen wir auf eine E-Mail aus dem Sommer 2015. Eine Mosfon-Mitarbeiterin kommt darin zum Schluss, dass hinter Capricot und Foxwell ein ganzes Geflecht an Firmen und Stiftungen stehe, das ganz am Ende, wenn man es entwirre und entschlüssle, einem berüchtigten Investor gehöre, Dan Goertler. Anmerkung: Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher, dass Capricot und Foxwell 100%ig der Fleuret Group gehörten, die wiederum von einem Discretionary Trust zugunsten der Familie von Dan Goertler gehalten werde. Einem israelischen Milliardär, der sein Vermögen mit der Ausbeutung des Kongo auf Kosten des kongolesischen Volkes gemacht hat, wie Jean-Pierre Muteba, Leiter einer Nichtregierungsorganisation mit Fokus auf die Folgen des Bergbaus im Kongo, 2012 dem Guardian sagte. Einen modernen Raubritter nannte ihn die New York Times 2015. In diesen Tagen, Ende 2015, fliegen wir nach Genf, der Stadt des geheimen Geldes, dorthin, wo die Raubritter wohnen. Nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt, unten am Lac Léman, reihen sich die Filialen jener Offshore-Helfer, die wir aus den Daten nur allzu gut kennen. Banken, Anwälte und Finanzdienstleister, die ihren Kunden über MOS von Briefkastenfirmen, Stiftungen und Nummernkonten anbieten. Von der Steueroase Schweiz aus helfen sie, Geld in andere Steueroasen zu schleusen. Alles ganz diskret, versteht sich. Stundenlang spazieren wir von einer Adresse, die wir aus den Daten kennen, zur nächsten, schauen uns die Deutsche Bank-Filiale an, werfen einen Blick auf das Genfer Mosfon-Büro, staunen über die fein bezwirnten Männer und Frauen, die aus großen Mercedes und BMWs mit Kennzeichen aus aller Welt steigen, nur um dann, oft verbunden mit einem scheuen Blick in alle Richtungen, in den diskreten Marmoreingängen zu verschwinden. Sightseeing für Offshore-Rechercheure. Am späten Nachmittag fahren wir nach Russon, einem kleinen Ort nur ein paar Zugminuten außerhalb von Genf. Jean Ziegler, Soziologe, emeritierter Professor, ehemaliger Abgeordneter, ist hier zu Hause. Ziegler empfängt uns in Jogginghose. Er hatte noch keine Zeit zum Umziehen. Telefonkonferenz mit New York. Der über 80-Jährige ist ein vielbeschäftigter Mann. Einst war er UN-Sonderberichterstatter für den Hunger in der Welt. Mittlerweile ist er Berater des UN-Menschenrechtsrats. Seit 50 Jahren wettert er gegen das Gefälle zwischen der ersten und der dritten Welt. Wir lassen sie verhungern, hieß eines seiner letzten Bücher, Untertitel Die Massenvernichtung in der dritten Welt. Er ist ein Mann der brachialen Worte, Stimme der Armen, Schreck der Mächtigen. Transnationale Privatkonzerne betrachtet er als Kreuzritter des Neoliberalismus, die World Trade Organization, den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank bezeichnet er als die drei apokalyptischen Reiter des Hungers. Banken sind für ihn Hehler des kapitalistischen Systems und seine Heimat, die Schweiz, ein von Banken und Banditen beherrschtes Disneyland. Ziegler kann seine Wut auf den Turbokapitalismus schlecht zügeln, so schlecht, dass er ständig irgendwo in Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, weil er wieder diesen oder jenen Banker beleidigt hat. Sein Haus gehört deshalb seiner Frau, sein Auto ist geleast, seine Schulden belaufen sich auf mehrere Millionen Franken. Aber das war es wert, sagt Ziegler. Er hat eben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und der beginnt schon beim Begriff. Sprechen Sie nicht von Steueroasen, bittet er uns. Das klingt zu gut. Halunkenstaaten sind das. Ziegler bittet an einen ausladenden Eichentisch im Wohnzimmer, gießt Rotwein ein, dann will er reden. Über die Halunkenstaaten. Es gibt wahrscheinlich wenige Vergehen, von der massiven Steuerhinterziehung ganz zu schweigen, die nicht irgendwie im Zusammenhang stehen mit Offshore-Staaten. So viel kriminelle Energie pro Quadratmeter wie auf den Bahamas oder in Panama gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. So ziemlich alle Transaktionen mit kriminellem Geld, ob es nun vom Ursprung her kriminell ist oder kriminell eingesetzt wird, werden über Financial Business Companies, Trusts, Anstalten und Stiftungen abgewickelt, die in Offshore-Staaten registriert sind. Und die Folgen sind verheerend. Nehmen Sie zum Beispiel die Hunderttausende Toten jedes Jahr. Die Hunderttausende Toten? Das müssen Sie erklären. Rund um den Globus toben gemäß UN derzeit 32 sogenannte Low-Intensity Wars, also Kriege mit weniger als 10.000 Toten pro Jahr. Die gibt es auf den philippinischen Inseln, aber auch in Darfur, in der Zentralafrikanischen Republik etc. etc. Weltweit sterben in diesen Kriegen jedes Jahr Hunderttausende. All das wird instrumentell nur möglich durch die Existenz von Offshore-Zentren, über die zum Beispiel Waffen angekauft oder Blutdiamanten verkauft werden. Politiker auf den Jungferninseln, den Cooks und Caymans, würden wohl sagen, dass sie doch nichts anderes machen, als die Gründung von Briefkastenfirmen zu ermöglichen. Das ist falsch, die sogenannten Steueroasen und ihre Dienstleister wie Mossack Fonseca sind nichts weniger als Feinde der Menschheit. Viele Offshore-Länder eint, dass sie über so gut wie keine Ressourcen verfügen, das Geschäft mit den Briefkastenfirmen sehen sie als letzte Rettung. Pah! Sie sagen ja auch nicht, mein Familienbudget ist zu klein, deswegen verkaufe ich jetzt in der Nachbarschaft Heroin, auch wenn ich weiß, dass das den Nachbarn schadet. Ziegler redet sich in Rage, eine Stunde vergeht, zwei, dann drei. Schon bald öffnen wir die zweite Weinflasche. Das Weltgewissen, wie Bewunderer Ziegler nennen, hat Redebedarf. Steueroasen, Hedgefonds, Mossack Fonseca, der Hunger der Welt, für ihn ist das ein und dasselbe Thema. Alles hängt zusammen, bedingt sich. Ziegler sieht das große Ganze. Zu lange schon, so sagt Ziegler, habe er zugesehen, wie auf der ganzen Welt schmierige Deals zugunsten der Reichen ausgehandelt werden, wie Politiker ihre Hände aufhalten, ihre Länder ausbeuten und ihr Schwarzgeld mit Hilfe von Offshore-Dienstleistern auf den Bahamas, den Caymans oder in Panama verstecken. Ziegler hat gesehen, was es für Folgen hat, wenn afrikanische Autokraten Geld ins Ausland schaffen, statt es in Schulen und Krankenhäuser zu investieren. Er hat gesehen, wie sich Hungerkrankheiten durch die Gesichter afrikanischer Kinder fressen, hat in die leeren Augen ausgezehrter Frauen und Männer geblickt und weiß, was Hunger anrichten kann. Die Auszehrungen, die behinderten Kinder, die Toten. Plötzlich werden unsere Funde ganz konkret. Das Treiben von Dienstleistern wie Mosfon in seiner ganzen Tragweite begreifbar. Wenn die Regierung eines Landes sich entscheidet, den rechtlichen Grundstein für das Dasein als Steueroase zu legen, ist das eben nicht nur die Privatangelegenheit dieses Staates. Es ist vielmehr ein Problem für die ganze Welt. Diese Halunkenstaaten, so Ziegler, gehörten ausgetrocknet. Der Zahlungsverkehr mit dort registrierten Gesellschaften müsse eingestellt werden. Warum das nicht längst geschehen ist? Weil die Regierungen unter Druck stünden, unter dem Druck von Banken, Geheimdiensten, Weltkonzernen und Superreichen, der Weltdiktatur des globalisierten Finanzkapitals. Zum Abschied drückt Ziegler uns noch sein neuestes Buch in die Hand. Es heißt »Ändere die Welt«. In herzlicher, solidarischer, respektvoller Freundschaft schreibt er als Widmung hinein. Dann schließt er die Tür. Ein sympathisch lauter Mahner in einer Welt, die angesichts der Offshore-Schattenwelt schon so lange auffällig schweigsam geblieben ist. Zurück in München knien wir uns erneut in die Daten und stoßen auf einen Milliardär, der in Afrika immer wieder in Affären verwickelt ist. Benny Steinmetz, der Mann, dem bis vor kurzem ein großer Teil der Warenhauskette Karstadt gehörte. Steinmetz ist einer der reichsten Männer der Welt. Mit einem Privatjet pendelt er zwischen Tel Aviv, London, Genf und seinen vielen Diamantenfirmen. Und wer mit etwas Abstand auf Afrika blickt, hat das Gefühl, Dan Goertler und Benny Steinmetz hätten den Kontinent untereinander aufgeteilt. Der eine rafft hier, der andere dort. Im Fall Steinmetz führt uns die Spur der Daten nach Guinea, eines der ärmsten Länder der Welt. Im Hinterland des westafrikanischen Staates mitten im Dschungel liegen die Simandu-Berge. Ihre Gipfel tragen seltsam unpassend wirkende Namen wie Iron Maiden oder Metallica. Dass die Berge nach Heavy-Metal-Bands benannt sind, ist eine Anspielung auf den Schatz, der in den Hügeln schlummert. Eisenerz. Guinea hatte Ende der 90er dem brasilianischen Unternehmen Rio Tinto die Erlaubnis gegeben, dieses Erz abzubauen. Vom größten unerschlossenen Vorkommen der Erde war die Rede. Die Schürfrechte waren extrem wertvoll. Es ging um hunderte Millionen. 2008 jedoch entzogen die guineischen Behörden Rio Tinto plötzlich die Lizenz und vergaben sie stattdessen an eine Firma, die mit Diamanten ein Vermögen gemacht hat, im Erzabbau aber keine große Erfahrung vorzuweisen hatte. Benny Steinmetz Group Resources, kurz BSGR. Die Geschichte wird noch seltsamer, denn Die Firma hat dem guineischen Staat laut Medienberichten für die Schürfrechte nichts gezahlt. Sie soll sich lediglich bereit erklärt haben, etliche Millionen US-Dollar in das Eisenerzfeld zu investieren. Paradox des Überflusses oder etwas ominöser, den Fluch der Ressourcen, nennen Volkswirte das Phänomen, das ausgerechnet in Staaten wie Guinea, die gewaltige Vorkommen an Öl, Gas oder Edelmetallen besitzen, Armut und Korruption herrschen. Die US-Ökonomen Jeffrey Sachs und Andrew Warner haben den Zusammenhang schon vor Jahren untersucht und festgestellt, rohstoffreiche Staaten verzeichnen meist ein deutlich geringeres Wachstum als Länder, in denen Bodenschätze keine so große Rolle spielen. Ein Jahr nachdem Benny Steinmetz die Schürfrechte bekommen hatte, verkaufte seine BSGR die Hälfte seiner Simando-Unternehmung für unfassbare 2,5 Milliarden US-Dollar an die brasilianische Bergbaufirma Vale. Der damalige Haushalt der guineischen Regierung war 1,2 Milliarden US-Dollar. BSGR hatte also mal eben doppelt so viel erhalten, wie die Regierung pro Jahr zur Verfügung hat. Die Regierung eines Landes wohlgemerkt, in dem die Kindersterblichkeit so hoch ist, dass 104 von 1000 Kindern das fünfte Lebensjahr nicht erleben. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nicht einmal 4. Im Human Development Index der Vereinten Nationen belegt Guinea Platz 179 von 187. Der Fluch der Ressourcen. Der britische Independent jedenfalls sprach vom korruptesten Deal des Jahrhunderts. Kein Wunder. Guinea ist laut Transparency International eines der korruptesten Länder der Welt. Der guineische Diktator Lansana Conté, unter dessen Herrschaft Steinmetz die Schürfrechte bekam, nannte seine Minister Diebe. Und das war kein Witz. Wenn man alle Guineer, die dem Staat etwas gestohlen haben, erschießen würde, dann würde am Ende keiner mehr übrig bleiben. So soll Conté einst erzählt haben. Sich selbst nahm er offenbar nicht aus. Der Kleptokrat jedenfalls starb nur wenige Tage, nachdem er BSGR die wertvollen Simandu-Konzessionen überschrieben hatte. Es kam zu einem Putsch, dann zu noch einem Putsch. Schließlich wurde bei der ersten einigermaßen demokratischen Wahl in der Geschichte des Landes ein Mann namens Alpha Condé gewählt. Er hatte Guinea verlassen, als es noch von Frankreich regiert wurde, in Paris Jura studiert und später auch an der Sorbonne gelehrt. Bei seinem Amtsantritt schwor Alpha Condé, der Nelson Mandela von Guinea zu werden. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Überprüfung des Simandu-Deals, dessen Anrüchigkeit sich inzwischen bis in den letzten Winkel herumgesprochen hatte. Der sudanesische Milliardär Mo Ibrahim brachte es bei einer afrikanischen Wirtschaftskonferenz in Dakar damals auf den Punkt. Eigentlich sei die Frage nur, ob die Zuständigen in der Regierung von Guinea dumm oder kriminell gewesen seien. Oder beides. Der neue Präsident, zu dessen Beratern Tony Blair und George Soros gehören, heuerte amerikanische Rechtsanwälte und Risikoanalysten an. Sie sollten herausfinden, wie ausgerechnet die im Eisenerzabbau weitgehend unerfahrene Steinmetzfirma BSGR diesen Auftrag bekommen konnte. Und vor allem, wer im Hintergrund die Fäden gezogen hatte. Die Ermittler stießen schon bald auf einen Mann mit ungewöhnlich guten Verbindungen, den Franzosen Frédéric Silon. Er war nach 2000 Dauergast in Guinea gewesen und er hatte Geschenke für die Offiziellen dabei. MP3-Player, Handys, solche Dinge. Nichts Großes im Westen, aber begehrt und schwierig zu bekommen in einem der ärmsten Länder der Welt. Und dabei blieb es nicht. Auch mit Diamanten besetzte Formel-1-Modellautos sollen in ausgesuchte Hände gegangen sein. Schon bald nannten ihn die Eingeweihten Weihnachtsmann. Ein von Alpha Condé eingesetztes Komitee kam 2012 nicht nur zu dem Schluss, dass dieser Frédéric Silon ein geheimer Strohmann von Benny Steinmetz sei. Die Ermittler stießen auch auf Unregelmäßigkeiten beim BSGR-Simandu-Deal. So habe Frédéric Silon dem damaligen Diktator Lansana Conté, der Mann, der Steinmetz den Zuschlag gegeben hatte, kurz bevor er starb, eine goldene, mit Diamanten besetzte Uhr angeboten, was BSGR bestreitet. Anmerkung? Auf Anfrage wollte sich Frédéric Silon nicht zu dieser Angelegenheit äußern. BSGR teilte mit, Silon habe niemanden im Auftrag von BSGR bestochen. BSGR bestätigte zwar, dass Frédéric Silan für BSGR gearbeitet habe. Mit dem Erwerb der Schürfrechte für Simandou habe das allerdings nichts zu tun. Die Behörden von Guinea sind 2012 an Verträge gelangt, die offenbar eine Offshore-Firma namens Pentler Holdings und BSGR mit Mamadi Touré geschlossen haben, eine der vier Ehefrauen von Diktator Lansana Conté. In einem dieser Verträge erklärt sich eine Firma namens Matinda, die Mamadi Touré gehört, dazu bereit, alles Nötige zu unternehmen, um von den Behörden die Unterschrift für die angesprochenen Abbaugebiete für die Firma BSG Resources Guinea zu bekommen. In einem anderen Dokument ist die Rede von 2,4 Millionen Dollar, die Matinda aufgrund eines Kooperationsvertrags mit Pentler Holdings erhalten solle. Und dann war da noch ein Vertrag, der die Zusammenarbeit von Touré bzw. Matinda mit Pentler beendet und Matinda eine Summe von 3,1 Millionen Dollar zusichert für ihren Anteil an den Aktivitäten in Guinea. Anmerkung: Ein BSGR-Sprecher erklärte auf Anfrage, er habe noch nie von einer Firma namens Matinda gehört. Man könnte das einen Korruptionsvertrag nennen, oder muss man sogar? Mamadi Tourés Bruder jedenfalls war plötzlich Vizepräsident von BSGR Guinea und BSGR hat den Simandou-Zuschlag bekommen. Anmerkung: BSGR antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Als 2012 Details über die dubiosen Verträge veröffentlicht wurden, wurde Global Witness auf den Fall aufmerksam. Es war ein Fall wie gemacht für die Nichtregierungsorganisation, die sich den Kampf gegen Korruption, Steueroasen und die Ausbeutung ganzer Länder auf die Fahnen geschrieben hat. Zumal die Organisation von dem amerikanischen Milliardär George Soros unterstützt wird, der wiederum zu den Beratern des neuen Präsidenten Alpha Condé zählt. Also stürzten sich die Mitarbeiter von Global Witness in die Recherche und wurden schnell fündig. Zum Beispiel hatte BSGR in einer Mitteilung erklärt, dass die Ehefrau des Diktators nichts mit dem Simandou-Deal zu tun hat. Global Witness veröffentlichte daraufhin ein Video aus dem Jahr 2006, das Frédéric Silan und mehrere BSGR-Vertreter zusammen mit Mamadi Touré zeigt, bei einer Veranstaltung, in der es um das Simandou-Projekt geht. BSGR hatte außerdem behauptet, Mamadi Touré sei überhaupt nicht mit Präsident Conté verheiratet. Daraufhin veröffentlichte Global Witness eine Kopie ihres Passes. Darin steht unübersehbar Epouse PRG, also Ehefrau des Präsidenten der Republik Guinea. Anmerkung: Ein BSGR-Sprecher teilte auf Anfrage mit, dass es starke Beweise gebe, dass Touré nicht die vierte Ehefrau von Conté gewesen sei. Ins Detail ging er dabei nicht. Seit mehr als 3 Jahren beschäftigt sich Global Witness auf diese Weise mit BSGR. Der Mann hinter dem Ganzen ist Daniel Balint Kurti. Einst berichtete er als Journalist für die Times und den Independent aus Afrika. Jetzt befragt er für Global Witness Zeugen, beschafft Dokumente und durchpflügt Unternehmensregister auf der ganzen Welt. Sein Ziel? Zu beweisen, dass Benny Steinmetz durch Bestechung an die Simandou-Konzession gelangt ist. BSGR spricht von einer plumpen Schmutzkampagne. 2013 verklagte BSGR Global Witness. Die Steinmetz-Firma wollte unter anderem wissen, wer Balint Kurtis Quellen sind. Die Klage wurde abgewiesen. Wir wollen mit Daniel Balint Kurti sprechen, wir wollen mehr erfahren. Tatsächlich können wir ihn in München treffen. Er hat Verwandtschaft in Bayern. Wir erzählen ihm, dass wir uns für den Simandou-Deal interessieren und für seine bisherigen Recherchen. Am Ende, so erzählt uns Balint Kurti, sei er bei mehreren Firmen gelandet, die von Mossack Fonseca gegründet wurden oder zu ihren Kunden zählen. Die Pentler Holdings sowie Matinda auf den britischen Jungferninseln. Die Firmen seien wie eine Mauer. Hier komme er nicht so einfach weiter. Der Simandou-Fall ist nur einer von vielen. Immer wieder enden die Korruptionsrecherchen von Global Witness bei einzelnen Briefkastenfirmen oder gar einem ganzen Netz. In diesem Fall können wir nun allerdings ein geheimes Tor öffnen, endlich Einblick geben, was bislang verborgen war. Die Pentler Holdings, so viel ist bekannt, wurde 2005 auf den britischen Jungferninseln gegründet. Kurze Zeit später schloss die Firma erste Verträge mit Mamadi Touré. BSGR jedoch erklärte Global Witness zufolge, mit eben dieser Pendler nichts zu tun zu haben. Ohne unsere Daten wäre diese Geschichte hier erstmal zu Ende. Von den Behörden auf den britischen Jungferninseln würde man auf Nachfrage vielleicht noch erfahren, wer die Direktoren sind, mehr aber nicht. Wir gehen also die Dokumente durch, die im Ordner der Pendler Holdings liegen, und finden heraus, dass die Firma im Auftrag von Onyx Financial Advisors Ltd. mit Sitz in der Schweiz gegründet wurde. Anmerkung: Ein Sprecher von BSGR bestritt dies auf Nachfrage. Auch die Firma Onyx, die laut internen MOSFON-Vermerken mittlerweile Invicta Advisory heißen soll, so behauptet die Benny Steinmetz-Firma 2013 gegenüber der Financial Times, sei komplett getrennt und komplett unabhängig von BSGR. Uns teilt ein BSGR-Sprecher Ende 2015 mit, Pendler ist nicht mit Onyx verbunden und wurde auch nicht von Onyx besessen. Komplett getrennt und unabhängig? Onyx, die Pendler einst gründen ließ, und BSGR teilten sich bis mindestens Dezember 2015 in der Seven Old Park Lane in London, nicht weit vom Buckingham Palace, ein Stockwerk in einem kleinen Backsteingebäude. Der Geschäftsführer von Onyx ist bis Redaktionsschluss dieses Buches auch einer der Direktoren von BSGR. Anmerkung: Ein Sprecher von BSGR bestätigte dies auf Anfrage. Außerdem erfahren wir, dass ein MOSFON-Mitarbeiter im Juni 2009 in Genf eine Onyx-Angestellte getroffen hat. Der MOSFON-Mann erfährt in dem Gespräch, Eigentümer der Firma sei eine französisch-israelische Familie, die im Diamantenöl- und Kunsthandel tätig ist. Nun, Benny Steinmetz ist in Israel geboren, hat aber auch einen französischen Pass. Vorsichtig ausgedrückt sieht das nicht aus wie völlig unabhängig. Anmerkung: BSGR wiederholte auf Nachfrage lediglich, dass Onyx unabhängig von BSGR sei. Eine Anfrage an Onyx blieb bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Frédéric Silin, der mutmaßliche Strohmann von Steinmetz, wurde übrigens 2013 in den USA festgenommen. Er hatte versucht, Mamadi Touré, die Ehefrau des mittlerweile verstorbenen Diktators Lansana Conté, zu überreden, sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit Pendler und BSGR zu vernichten. Bei einem Hühnersandwich bot Frédéric Silin Touré Geld, wenn sie die Schriftstücke zerstöre. Frédéric Silin wollte also entscheidende Beweismittel in einer der größten Korruptionsuntersuchungen Afrikas vernichten. Außerdem solle Mamadi Touré die USA verlassen, das Flugticket würde er zahlen. Wenn BSGR die laufende Untersuchung durch das Minenkomitee von Guinea überstehe und seine Schürfrechte behalte, würde sie weitere 5 Millionen Dollar bekommen. Die Nummer 1 habe alles abgesegnet. Darauf angesprochen, wer die Nummer 1 sei, sagte er, Benny. Anmerkung: Ein BSGR-Sprecher erklärte, Silence habe weder im Auftrag von BSGR noch von Benny Steinmetz selbst gehandelt. Benny Steinmetz antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine Anfrage. Mamadi Touré war bis zum Redaktionsschluss des Buches nicht zu erreichen. Was Frédéric Silin nicht wusste, Touré trug ein Mikrofon bei sich und zeichnete die Gespräche auf. Sie hatte einen Deal mit dem FBI gemacht. Frédéric Silin wurde am 14. April 2013 in Florida verhaftet und erklärte sich später schuldig, versucht zu haben, Beweismittel zu vernichten. Über seine Hintermänner jedoch schwieg er. Er wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt. In den Unterlagen des Prozesses ist immer wieder die Rede von einem Co-Konspirator 1, einem Mitverschwörer also. Nach Recherchen mehrerer Medien handelt es sich um Benny Steinmetz. Mittlerweile wird wegen des Guinea-Deals auch in der Schweiz und Guinea ermittelt, wegen Korruptionsverdachts. Die Onyx-Büros wurden durchsucht, Steinmetz mehrmals vernommen. Anmerkung: Ein BSGR-Sprecher erklärte, hierzu nichts weiter zu wissen. In Guinea entzog Alpha Condés Regierung 2014 schließlich der Firma von Benny Steinmetz die Simandu-Konzession. Es gebe präzise und konsistente Beweise für korrupte Praktiken bei der Konzessionsvergabe. Neben den schweizerischen, amerikanischen und guineischen Behörden hat auch das britische Serious Fraud Office Ermittlungen aufgenommen. Wie wir herausfinden, haben die Schweizer Ermittler den Verdacht, dass Steinmetz direkt an Korruptionshandlungen beteiligt war. Pendler sei von Onyx auf Anweisung von Steinmetz gegründet worden. Eine Onyx-Mitarbeiterin kümmere sich praktisch ausschließlich um die Administration der Gesellschaften und Stiftungen von Steinmetz, heißt es in Schweizer Gerichtsunterlagen, die wir einsehen konnten. Und was sollen wir sagen? Das deckt sich genau mit dem, was wir in unseren Daten sehen. Anmerkung: Onyx antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage.